Ein deutsches Märchen. Der König und der Ogger. Es war einmal ein König namens Henry, der sich in seinem alltäglichen Leben langweilte. Es erreichte einen Punkt, an dem er so gequält war, dass er beschloss, die Welt zu erkunden und neue Dinge zu erleben. Und so übergab er eines Tages das Königreich vorübergehend seinen Dienern, wurde seine königlichen Gewänder los und trug das Gewand eines Bürgerlichen. Aber bevor er aufbrach, nahm er den Rat des königlichen Zauberers an. Der Weg, den du gehst, ist unbekannt und du wirst Monster treffen, die dein Gewissen mit Versuchungen blenden könnten. Lassen sie sich nicht von äußeren Erscheinungen verführen. Wähle weise und denke daran. Alles, was glänzt, ist nicht Gold. Henry nickte und machte sich auf den Weg. Nach stundenlanger Reise war er bald müde und beschloss sich, unter einem Apfelbaum auszuruhen, ohne zu wissen, dass sich dort eine giftige Schlange befand. Er schlief ein und die Schlange kroch auf ihn zu, um ihn zu beißen. Aber im richtigen Moment jagte eine vorbeikommende Frau die Schlange mit einem Stock. Der Lärm weckte Henry. Was? Was war das? Henry bemerkte eine Frau mit Sommersprossen im Gesicht und lockigem Haar. Aber bevor er etwas sagen konnte, lief sie weg. Ich glaube, sie war von meinem guten Aussehen abgeschreckt. Ich fühle mich immer noch so schläfrig. Lass mich etwas Wasser auf mein Gesicht spritzen. Oh ja, sieh mich an. So ein gut aussehender Junge. Er lachte vor Stolz und setzte seine Reise fort. Nach stundenlanger Reise stieß er auf eine alte, verfallene Villa, in der sich ein Ogger befand. Der Ogger lud ihn zu einem Würfelspiel ein. Beim Betreten bemerkte Henry, dass der Ogger Mädchen versklavt hatte, um sich um seine Villa zu kümmern. Unter ihnen bemerkte Henry die Frau, die ihm das Leben gerettet hatte. Oh, willkommen, König Henry. Es ist mir ein Vergnügen, dass ich mit Ihnen ein Würfelspiel spielen darf. Lassen Sie mich Ihnen die Bedingungen des Spiels erklären. Klar, mach schon. Wenn Sie verlieren, müssen Sie mir im Gegenzug etwas geben. Ich werde eine neue Burg für dich bauen. Aber wenn ich gewinne, möchte ich als Preis eine dieser Jungfrauen heiraten. Gewinnen? Fremde aus weit entfernten Königreichen haben mich in diesem Spiel herausgefordert, aber noch keiner hat mich besiegt. Das werden wir sehen. Starten wir das Spiel? Sicher. Und so begann ein intensives Würfelspiel. Es dauerte Stunden und schließlich erlangte Henry den Sieg. Ja! Haha! Nimm das! Ich habe gewonnen! In Ordnung. Ich habe sie unterschätzt. Sagt mir, welches Mädchen unter diesen wollt ihr heiraten? Mit Blick auf die schönen Mädchen war Henry zunächst versucht, eine von ihnen zu heiraten. Aber er erinnerte sich an die Worte des Zauberers. Alles, was glänzt, ist nicht Gold. Ich heirate sie. Elsie. Warum? Es gibt Mädchen, die hübscher sind als sie. Sie mögen hübscher sein, aber es ist sie, die ich heiraten möchte. Denn ich weiß, dass sie ein guter Mensch ist. Verwirrt nickte der Ogger und Henry hielt Elsies Hände. Oh, ich danke dir vielmals. Du hast mir das Leben gerettet. Er lächelte und zusammen verließen sie die Villa des Oggers und ritten zurück in sein Königreich. Bald heirateten sie und es fand eine königliche Hochzeit statt. Der Zauberer segnete das frisch verheiratete Paar und alle Menschen des Königreichs freuten sich. Als ein paar Tage vergingen, beschloss Henry, den Ogger erneut herauszufordern. Ich werde ein Würfelspiel mit dem Ogger spielen. Ich werde ihn wieder einmal besiegen. Liebster, ich habe Angst, dass du diesmal kein Glück hast. Er könnte dich besiegen. Keine Sorge, Liebling. Er würde mich nie besiegen können. Denn es bin ich und nicht mein Glück, dass das Spiel gewinnt. Du, sag mir, worum bitte ich, wenn ich dieses Mal gewinne? Er hat ein zottiges braunes Pferd im Stall seiner Villa. Gib mir das Pferd. Bist du sicher? Du könntest um alles bitten. Ja, mein Lieber, ich bin sicher. Denn das war mein Pferd. Oh, in diesem Fall werde ich es für dich zurückgewinnen. Als er das sagte, ging der König, um den Ogger zu einem anderen Würfelspiel herauszufordern. Sie spielten stundenlang. Und wieder einmal war es Henry, der als Sieger hervorging. Haha, Sieg! In dein Gesicht, Ogger! Diesmal möchte ich das Shaggy Brown Pferd, das sich in deinem Stall befindet. Es gehört meiner Frau. Nun, in Ordnung. Sie können es haben. Aber beim nächsten Mal werden Sie nicht so viel Glück haben. Henry zwinkerte und ritt zurück zu seiner Königin mit dem zottigen braunen Pferd, um das sie gebeten hatte. In den nächsten Wochen war Henry voller Zuversicht und geblendet von der Begierde, den Ogger zum dritten Mal in Folge zu besiegen. Aber, mein Schatz, was? Was ist, wenn du nicht gewinnst? Nun bin ich mir sicher, dass es niemanden gibt, der gut genug ist, um mich in diesem Würfelspiel zu besiegen. Also, keine Sorge, ich werde gewinnen und ihn um alles bitten, was er hat. Und dann ging er in die Villa des Oggers, wo sie mit großer Intensität spielten. Aber diesmal lief es nicht ganz zu seinen Gunsten. Henrys Ego brach zusammen, als er vom Ogger besiegt wurde. Nein! Das kann nicht sein! Du hast geschummelt! Das ist unfair! Hör auf zu jammern! Ich habe gewonnen! Und jetzt wirst du mir geben, was ich will! Es wird dein Erstgeborener sein. Versuch nicht, mich zu täuschen. Du weißt, dass ich bekommen werde, was ich will. Mit tief hängendem Kopf nickte Henry und ging zurück in sein Königreich. Als er es erreichte, erzählte er alles, was mit seiner Frau geschehen würde. Keine Sorge, wir werden eine Lösung finden. Die Monate vergingen und der König und die Königin wurden mit einem kleinen Jungen gesegnet. Das Königreich freute sich und Henry hatte das Versprechen vergessen, das er dem bösen Ogger gegeben hatte. Eines Tages ging Henry in den Wald, um zu jagen. Der Tag verging und Henry konnte nicht einmal einen einzigen Schmetterling fangen, geschweige denn ein anderes Tier. Müde machte er sich auf den Weg zurück zu seinem Palast. Als er ankam, fand er die Wachen des Palastes gequetscht und vor Schmerz stöhnend. Elsie und sein Sohn waren nirgendwo zu sehen. Hä? Was ist hier passiert? Ein Riese griff den Palast an. Wir waren seiner mächtigen Stärke nicht gewachsen. Und wo sind Elsie und mein Sohn? Er hat die Königin und den Prinzen entführt. Wir versuchten, ihn aufzuhalten. Aber wir scheiterten. Als Henry das hörte, erinnerte er sich an den Deal, den er mit dem Ogger gemacht hatte. Oh nein! Der Ogger hat sich genommen, was er wollte. Was mache ich denn jetzt? Ohne eine Ahnung, wie man Elsie und seinen Sohn retten könnte, ging Henry zum Zauberer, um eine Lösung zu finden und erzählte ihm alles über seinen Deal mit dem Ogger. Du kannst deine Frau und deinen Sohn nur retten, wenn du das mächtige Schwert bekommst, das dem König der Eichen gehört. Ah, er ist ein Freund von mir und er schuldet mir etwas von der Zeit, dass ich ihm half, die Schlacht von Ceran zu gewinnen. Also gut. Nimm das. Das ist ein seltenes Drachenei. Sobald du das Schwert hast, brichst du das Ei auf, aus dem ein Babydrache hervorgehen wird. Das ist wunderbar. Ich dachte, Drachen wären ausgestorben. Sie sind es schon sehr lange. Das ist das letzte verbliebene Drachenei der Welt. Gib dies dem Riesen. Dafür wird der Riese deine Frau und deinen Sohn befreien. Der König dankte dem Zauberer und wagte sich hinaus, seine Familie zu retten. Er ging zum König der Eiche, der gerne das Schwert übergab, und weiter mit dem Ei zur Höhle der Riesen. Als er die Höhle erreichte, rannte er hinein und fand Elsie an der Seite sitzen und mit ihrem Baby spielen. Oh, mein Liebling, endlich bist du gekommen. Ich habe euch beide vermisst. Wir haben dich auch vermisst. Wer wagt es, in mein Königreich einzudringen? Ich bin König Heinrich und ich bin gekommen, um meine Frau und meinen Sohn zu retten. Und was lässt dich denken, dass ich dich so einfach gehen lasse? Ich habe dir etwas anzubieten, im Austausch gegen die Freiheit meiner Frau und meines Sohnes. Was? Eine Bestechung? Ich nehme keine Bestechungsgelder an. Ich denke, dieser wird dir wirklich gefallen. Es ist etwas ganz Besonderes. Henry stellte sich vor den Riesen und legte das Drachenei auf den Boden. Ist das... Er nahm das Schwert und hob das Schwert. Mit großer Kraft traf er das Ei. Es brach auf und der Kopf des Baby-Oggers kam zum Vorschein. Ein Baby-Ogger, komm zu Mami. Seit so langer Zeit habe ich mich nach einem gesehnt. Ich kann dir nicht genug danken, der ein kleiner süßer Drache ist. Oh, heiß. Oh, heiß. Lasst uns schnell gehen, bevor er uns wieder aufhält. Sie stiegen auf das Pferd und ritten von der Höhle des Riesen weg. Henry kehrte mit Elsie und seinem Sohn in den Palast zurück und befahl den Wachen, den Ogger zu fangen. Der Ogger wurde verhaftet und hinter Gitter gebracht. Alle Jungfrauen in seiner Villa wurden vom Ogger befreit. Und König Henry schwor, nie wieder ein Würfelspiel zu spielen. Denn er hatte erfahren, dass Überheblichkeit schlecht, aber Gier noch viel schlimmer ist.